Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Aber jeder von uns ist ebenso orientiert wie ich. Darum möchte ich nur noch eines betonen. Wenn Harry Bender jemals einem anderen geschadet hat, dann tat er es nicht bewusst. Umso schlimmer. Er ist, ich möchte fast sagen, mit seltener Unschuld durch sein Leben gegangen. Armer Harry. Durch ein Leben, das klingt nach an welches Dummheit grenzender Naivität. Und wenn ich von seltener Unschuld spreche, dann ist es Harry Bender umso höher anzurechnen. Da er den schwierigen, oft harten Beruf des Journalisten ausübte, der so leicht menschliche Verhärtung und Abstumpfung mit sich bringt, sei es aus Selbstschutz, Überarbeitung oder Gedankenlosigkeit. Nein, Max. Sei es aus politischen... Diese Sätze wird man dir übel nehmen. Kalkül. Sei froh, dass man uns Alte nicht aber mehr für voll nimmt. Aber Bender unterlag dieser Krankheit unseres Berufsstandes nicht. Harry Bender war ein großer Journalist und ein wahrhaft guter Kollege. Und mir war er ein Freund. Mir kommen die Tränen. Du hättest Schauspieler werden sollen, Max. Ja, der Teufel soll dich holen. Ich halte dieses Schmierentheater nicht länger aus. Gesehen haben mich alle, also kann ich gehen. Ich werde sagen, dass die Rührung mich übermannt hat. Erst einmal brauche ich dringend frische Luft. Vielleicht sollte ich vor dem Abendessen noch ein wenig über Land fahren. 3:30. Da habe ich noch viel Zeit. Sei mir nicht böse, alter Harry, dass ich es so leicht nehme. Aber deine Zeit war abgelaufen. Leiden konnte ich dich sowieso nie besonders. Du gegotter Moralprediger. Hast dich zu oft eingemischt. Mein Kreuz. Freu dich, Harry. Meine Zeit ist auch bald um. In den letzten 2 Jahren sind Hanno gestorben. Kurt. Gregor. Jetzt du. Unser Jahrgang stirbt langsam aus. Es wird einsam werden. Verdammt einsam. Max ist ein Arschloch, ein großer Journalist warst du nie, Harry. Aber das stimmt. Brauchbar warst du. Sehr brauchbar. Das hatten sie schnell heraus. Ich hätte ja schon längst abbiegen müssen. Da hinten ist ein Schild. Meine Brille. Wo ist meine Brille? So geht's auch ohne Brille. Nach Gerling. Gerling. Mein Gott. Gerling und der Gerlinger See und die Ester. Ester habe ich völlig vergessen. mit welcher Vollkommenheit man einige Dinge doch verdrängen kann. Es hat mich immer wieder beunruhigt, aber ich wollte es nicht wissen. Esther, ob sie noch lebt? Doch. Vor ein paar Jahren hat irgendjemand mit ihr gesprochen. Wer war das noch? Egal. Sie soll sehr gesund ausgesehen haben. Ein bisschen sonderlich wäre sie. Ich hab's, Dr. Katzer hat's mir erzählt. Aber sehr gesund. Hätte mich auch mal anrufen können. Das hätte sie auch getan, wenn es ihr schlecht gegangen wäre. Dabei bin ich froh, dass sie nicht angerufen hat. Das wird mir jetzt klar. So lange kann das doch alles gar nicht her sein. Nach Diegos Tod war ich zuletzt doch. Das sind jetzt... Das ist 23 Jahre her. Mein Gott. Ich glaube, ich wollte die ganze Zeit einfach vergessen. 160 Kilometer Luftlinie bis zu mir. Soll ich so ein schlechtes Gewissen gehabt haben? Das gibt's doch nicht. Die Psychologen sagen ja, da ist eine Telefonzelle. Ich rufe sie einfach an. Sie noch dieselbe Nummer hat? MIG KG. Aha, da ist sie. Also lebt sie wahrscheinlich. Sechs. 3, 2. Meldet sich niemand. Vielleicht ist sie am See oder im Garten. Bei dem Wetter. Ach, ich kann sie auch von zu Hause aus anrufen. Das ist sowieso besser so. Ich hätte überhaupt nicht anrufen sollen, ich... Ja? Esther? Wer ist da? Jos. Jos, wo bist du? Ich... Jos! Ich bin richtig aufgeregt. Und das in meinem Alter. Ach, Jos, wie lange habe ich darauf gewartet? Worauf? Dass du dich meldest, du dummer Dickkopf. Und du? Du bist nicht mehr böse? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Das gibt es doch nicht. Du? Ach, Jos, nach all den Jahren. Wo bist du, Jos? Ich bin ziemlich weit fort. Du klingst aber sehr nah. Bei der heutigen Technik. Ich bin in Gerlingen, Esther. Oh, Jos, dann komm vorbei. Du weißt doch noch, wo ich wohne. Ja, sicher. Komm vorbei, Jos, ich würde mich so freuen. Ja, Esther, weißt du, ich werde zum Essen erwartet. Von deiner Frau? Nein, von meiner Haushälterin. Von deiner Haushälterin? Wie kommst du nach Gerlingen? Um ehrlich zu sein, ich habe mich verfahren. Und plötzlich war ich hier. Das ist herrlich. Weißt du, Harry ist gestorben. Harry? Harry. Und nach dem Begräbnis wollte ich etwas Landschaft haben. Wieder etwas Frieden gewinnen. Harry war mein Jahrgang. Komm her, Jos, hier bekommst du Frieden, so viel du willst. Ein anderes Mal, Esther. Bestimmt, ich... Jos, weißt du, wie viel Zeit vergangen noch einmal so viel Zeit halte ich nicht durch. Ich bin sehr allein, Jos. Ich komme mir ein wenig verlassen vor. Und dein Sohn? Er ist Zoodirektor, halt dich fest in Venezuela. Nein. Also gut, etwas Zeit habe ich noch, aber... Kein Aber. Oh, ist es schön. Ich erwarte dich in 10 Minuten, dann ist alles vorbereitet. Ja, was willst du vorbereiten? Du weißt doch, ich muss gleich... Ich bin eine alte Frau, hast du das vergessen? Ich will mich ein wenig herrichten. Esther. Also gut, ich fahre langsam. Ich freue mich. Bis gleich. Und ich erst. Bis gleich, Jos. Verdammt. Das musste ich auch so spontan sein, verdammt. Aber ihre Stimme klingt wie früher. Wo kriege ich hier Blumen her? Hallo! Esther! Ich bin es! Hallo! Warnung vor dem Hund. Ob das immer noch das bissige gelbe Biest ist? Oh, ich vertrottle langsam. Nach 23 Jahren. Sie wird einen neuen haben. Harry! Sieht das alles verfallen aus? Die Klingel scheint auch kaputt zu sein. Warum hat sie nur alles so zuwachsen lassen? Man sieht nicht 5 Meter weit. Hallo! Ist da niemand? Esther! Jos? Bist du es? Ja! Ich komme schon! Einen Moment noch! Ich warte, Esther! Ich warte! Jos! Jos, du bist es wirklich. Du bist es wirklich. Ich hab's bis zuletzt nicht geglaubt. Du hast dich nicht viel verändert, Jos. Oh, Jos. Esther. Lass dich ansehen. Nein, wirklich kaum verändert. Ein bisschen knorriger, ein bisschen kahler. Ja, du auch nicht, Esther. Du bist immer noch schön. Wirklich? Ach, Jos, du Schmeichler. Deine Schönheit war ich nie. Du kannst das Tor ruhig auflassen. Weißt du, es lohnt sich nicht. Ich kann ja nicht so lange bleiben. Schon zu. Gewohnheit, Jos. Weißt du, ich benutze diesen Weg eigentlich überhaupt nicht mehr. Meine Lebensmittel hole ich mit dem Boot aus Berbutzen. Du holst sie? Ja, hast du denn... Nein, Jos, ich habe nicht. 2-mal in der Woche kommt eine Auffahrtfrau. Sonst mache ich alles alleine. Psst, sag jetzt nicht aber in deinem Alter. Nein. Sag mal, hast du mich nicht gehört oder... Ist die Klingel ja, kaputt? Ja, die Klingel ist kaputt. Es lohnt sich nicht, sie zu reparieren. Es kommt ja doch niemand mehr. Es klingt bitter, Esther. Vielleicht, aber es stimmt. Der Garten ist wild, nicht? Ja. Sehr. Weißt du, ich finde ihn schön so. Außerdem, es würde doch ein wenig meine Kräfte übersteigen. Ich bin jetzt 63 Jahre alt, mein Freund. Du siehst aus wie... Chatter, lass diesen gesellschaftlichen Unsinn, Jos. Ich weiß, dass ich gut konserviert bin. Gut konserviert? Also du hast Ausdrücke. Tatsachen, Jos, Tatsachen. So, da sind wir. Ich glaube, es ist schön genug, um draußen zu sitzen. Mach es dir bequem. Danke. Was möchtest du trinken, Jos? Ach, ich hab dir gleich, dass ich nur Sherry im Hause habe. Also möchtest du einen? Esther, ich habe einen dringend nötig. Gut, aber bitte nur einen kleinen. Sie trägt die Kleider von vor 20 Jahren. Als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Und sie sieht erstaunlich aus. Sie ist schöner geworden. Auf seltsame Art schöner geworden. Nur ihre Augen. Sie haben einen Wie? Listig. Einen listigen Ausdruck. Dabei sieht sie einen kaum an. Oh mein Gott, es ist hier still. Warum hat sie das Haus nur so verfallen lassen? Man könnte meinen, es sei unbewohnt. Aber sie? Sie scheint völlig unbeschwert, richtig froh zu sein. Nach 20 Jahren kann sie auch keinen Groll mehr hegen. Warum sollte sie auch? Es gehörte zu meinem Beruf. Aber sie scheint wirklich sehr vereinsamt. Ich hätte eher mal herkommen sollen. Arme Esther. So, da bin ich. Ich habe gleich die ganze Flasche mitgebracht. Ich kenne dich doch, du alter Säufer. Weißt du, nicht nur ich, auch meine Leber ist langsam verschrumpft. Danke. Bitte? Was ist schön hier? Ja, es ist schön hier. Schau, dort zwischen dem Holunder und der Kiefer kannst du den See sehen und ein Stück Bootshaus. Meine einzige Verbindung zur Außenwelt. Und das Telefon. Ja, das Telefon. Ich benutze es fast nie. Und was machst du? Ich meine... Ja, ich weiß. Ich sollte das alles hier mehr pflegen. Ich kann nicht. Mir fehlt der Antrieb. So tue ich nur das Nötigste. Und es ist seltsam. Diese Wildheit, dieser Verfall passt zu mir. Ich meine, zu meiner Stimmung. Auf dein Wohl. Hast du keine Freunde? Ist es nicht schön hier? Ich sitze auf der Terrasse, träume, warte. Auf was? Auf dich zum Beispiel. Die alte Esther. Und auf wen noch? Ich weiß nicht. Du sitzt da und wartest wie die Spinne im Netz. Jost, du bist immer noch so charmant wie früher. Nein, entschuldige, so habe ich es nicht gemeint. So. Weißt du, ich bin nicht allein. Jedenfalls fühle ich mich nicht so. Alles ist doch hier voller Leben, voller Stimmen. Findest du? Ich hatte den Eindruck, dass es hier früher mehr Vögel gab. Ach, ich meine doch nicht die Vögel. Die Vögel, nein. Hör mal. Hörst du? Nein. Ja, die Vögel. Lass doch die Vögel. Hörst du nicht dieses Knarren? Kaum. Ich dachte es mir, du kannst es nicht. Du kannst es nicht, du kannst es nicht. Was denn? Ich habe es gelernt. Ich verstehe sie alle. Den alten Nussbaum, die Gräser und die Büsche. Und das Haus, Jus. Das Haus hat viele Stimmen. Und alle sprechen mit mir. Wie sollte ich mich da alleine fühlen? Ja, langsam wird man wunderlicher. Ich ertappe mich jetzt auch häufiger dabei, dass ich mit mir selber spreche. Du verstehst mich immer noch nicht, Jos. Ich höre und verstehe die Dinge. Jedes Ding lebt auf seine Weise. Jedes Ding kann nur auf seine Weise erzählen. Man muss nur zuhören. Hast du dich mit asiatischer Religion beschäftigt? Meistens sind es erbauliche Geschichten. Erinnerungen. Aber manchmal abends oder sehr früh morgens können die Geschichten bedrohlich werden. Die Stimmen sind dann auch lauter. Sieh mich nicht so an, Jos. Ich bin heil und gesund. Hier fühl mal meine Muskeln. Aber Esther. Ja, fühl. Ja, ganz schön kräftig. Sieh meine Haut. Sie ist weich und glatt. Fass sie an. Zieh dich doch nicht so los. Tatsächlich, wirklich. Ja, fühlt sich gut an. Aber sag mir, warum lädst du niemanden ein? Warum rufst du niemanden an? Damit sie alle hier herumspionieren? Ja, wer sollte denn hier herumspionieren? Ach, Jus, ich rede Unsinn. Es ist... Ich kann einfach das Gefühl nicht loswerden. Nun hör schon auf, ich kann es einfach nicht. Welches Gefühl kannst du nicht loswerden? Lass mich, Jus, ich kann nicht und damit basta. Ich bin eben... Wie sagtest du vorhin, eine wunderbare alte Frau, wenn du so willst? Mit 63 ist man nicht alt und du schon gar nicht. Aber wunderlich kann man mit 63 werden, wenn man es nicht schon früher war. Nein, du nicht, Esther, du nicht, wirklich nicht. Bitte sag mir, welches Gefühl wirst du nicht los? Ist es immer noch die Geschichte von damals? Ich... Ja. Du meinst, meine Artikel haben dazu beigetragen, dass du hier so völlig isoliert lebst. Habe ich das gesagt, Jos? Na, Jos, bitte lass uns doch heiter sein. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, du hast ja recht, weißt du. Wie soll ich es dir erklären? Ich habe anscheinend ein so schlechtes Gewissen gehabt, dass ich dich einfach nicht in meinem Bewusstsein auftauchen ließ. Sicher habe ich an dich gedacht, aber so seist du tausende von Kilometern entfernt. Ich weiß, das ist keine Entschuldigung. Du musst dich nicht entschuldigen, Jos. Du hast anscheinend auch vergessen, dass ich dir befahl, mich in dir zu eliminieren, dass ich dir befahl, mein Haus nie wieder in diesem Leben zu betreten. Oh, ich war wütend. Ja, Esther, ja, das warst du ja. Und vielleicht hattest du recht. Ich möchte, wenn du willst, ich würde dich jetzt gerne öfter besuchen. Ich meine, es sollte wieder möglich sein. Aber dazu müssen wir über die Vergangenheit reden. Du willst über die Vergangenheit reden? Und warum willst du mich jetzt öfter besuchen? Nein, nein, Esther, nicht wegen der Vergangenheit. Bitte leg diesen misstrauischen Blick ab. Wir sollten die Vergangenheit bereinigen, damit wir unser Zusammensein besser genießen können. Sieh mal, ich habe dir wehgetan. Ich weiß... Du hast mir zweimal wehgetan, Jos. Einmal, als du mich verlassen hast. Und dann, als du mich nach Diegos Tod verdächtigt hast. Aber alle Fakten sprachen gegen dich, Esther. Es war meine Pflicht als loyaler Journalist meiner Zeitung gegenüber. Warst du jemals loyal, Jos? Außer dir selber gegenüber? Wie meinst du das? Du meinst, ich wäre unfähig? Jos, wenn du mich nicht verlassen hättest, wäre ich nicht wie blind zu Diego gelaufen. Ich bin blind in ein Messer gelaufen, Jos. Und du hast mich gestoßen. Esther, ich habe es nicht gewusst und ich habe es nicht gewollt. Du hast recht. Lassen wir das. Es ist so lange her. Außerdem muss ich auch ein ganz schönes Biest gewesen sein. Ja. Oh ja, das warst du, mein Gott, ja. Weißt du noch die Geschichte mit dem amerikanischen Leutnant? Ich hab's ihm gegönnt. Er hatte es verdient, nicht wahr? Er hatte es verdient. Weißt du, ich glaube, ich bin nie erwachsen geworden. Ich war ein empfindsames, grausames Kind. Zuerst war ich ein Biest. Und später bin ich wohl wirklich böse geworden. Ha, du bist so bissig wie früher. Wirklich? Ja. Und Diego, war er wirklich so schlimm? Mein verschrumpelter Spürhund. Du verdächtigst mich immer noch, nicht wahr? Ich weiß nicht. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, glaube ich. Glaubst du? Hat dich jemand geschickt? Esther. Ich frage nur. Du hast mir nie viel über Diego und dich erzählt und er hat eure Ehe nie erwähnt. So, nun das nennt man wohl Stolz. Nach außen waren wir ein ideales Paar. Hattet ihr Streit? Oft. Über nichts und alles. Das ist üblich. Ja, vielleicht. Unsicherheit und Schuldbewusstsein machten uns aggressiv. Er war stärker, zuerst. Du glaubst nicht, wie er mich gedemütigt hat. Warum habt ihr euch nicht getrennt? Er brauchte mein Geld. Und ich dachte an die Kinder. Du hättest nur zu mir zu kommen brauchen. Jos, mach doch keine Witze. Aber ich wollte mich von ihm trennen, als ich zum ersten Mal begriff, dass er mich die ganze Zeit betrogen hatte. Du kennst Hannah? Ja, ja, die Geschichte kenne ich. Tja, alle wussten es, nur ich nicht. Das gibt es oft. Nein, nicht in dem Ausmaß. Im Nachhinein habe ich begriffen, wie alle über mich gelacht haben müssen. Mit vorgehaltener Hand. Wie bist du eigentlich dahinter gekommen? Wie ich Diego kannte, war er bestimmt sehr vorsichtig. Das war er. Aber du weißt doch, dass sich Menschen durch eine neue Beziehung ändern. Das sind nur Kleinigkeiten, doch recht aufschlussreiche Kleinigkeiten. Als der Verdacht in mir immer mehr Gestalt annahm. Ja, es war scheußlich. Ich bin Diego nachgegangen. Du hast Detektiv gespielt? Das war kein Spiel, Jos. Du kannst es ruhig krass ausdrücken. Ich habe ihm nachgeschnüffelt, ihn beschattet, so heißt es doch in diesen Büchern. Ich habe jede Spur verfolgt, die sich mir bot. Wenn er ein Arbeitsessen hatte, habe ich es überprüft. Wenn er eine Konferenz besuchen musste, habe ich es überprüft. Jede Geschäftsreise, alles. Oh, ich hätte mit Bomben werfen mögen. Es war so einfach. Seine Konferenzen und Besprechungen hatte er mit dieser Frau. Wie hieß sie wieder? Hannah. Ja, Hannah Merkulic. Manchmal vergesse ich diesen Namen. Das Hass nehme ich an. Und dann wieder, wenn ich am Einschlafen bin, steht sie vor mir. Mit ihrem unbedeutenden, lächelnden, glatten Gesicht. Ich verstehe heute noch nicht, was die Ego an ihr fand. Vielleicht gerade das? Was? Das Unbedeutende. Es gab ihm Ruhe. Jos, was meinst du damit? Du bist nicht einfach, Esther. Du stellst viele Ansprüche. Das ist nicht wahr. Ich habe jahrelang mit ihm in dieser Mietskaserne gelebt, mit den Kindern. Esther, ich meine... Ich habe mir nichts Neues kaufen können. Ich habe mich wie ein Dienstmädchen behandeln lassen. Warte, Esther, jetzt bin ich dran. Ich meine nicht die materiellen Ansprüche. Ich meine die Ansprüche, die du an den seelischen Haushalt eines Mannes stellst. Das ist doch nicht wahr, Jos. Du bist wirklich wie alle. Du greifst mich an und weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Du vergisst, dass wir einmal zusammen gelebt haben. Wir. Ihr wollt mich kaputt machen. Ihr habt es immer versucht. Wer? Ihr? Ihr alle, ihr Männer. Der Richter, du, die Ego, mein Sohn. Aber ich bin eine normale Frau. Ich habe Ansprüche gestellt, wie sie für jede andere normale Frau selbstverständlich sind. Weißt du, was die Ego gesagt hat, als ich ihn zur Rede stellte? Weißt du's? Ich sei eine hysterische Schlampe. Natürlich hat der Haushalt gelitten, aber ich musste die Ego doch verfolgen. Ich musste doch dieses Lügennetz zerreißen. Verstehst du das, Jos? Bitte, Jos, sag, dass wenigstens du Esther, mich ja, verstehst. Esther, ja, beruhige dich. Bitte beruhige dich. Oh, das tut gut. Jos, deine Hände. Ich habe sie immer gemocht. Gute, breite Hände. Weißt du was? Sie gaben mir Sicherheit. Ach, Jos, du hast immer noch diese beruhigende, umfassende Ausstrahlung. Im Gegensatz zu Diego. Er war ohne wirkliche Kraft, ohne eigentliche Identität. Aber du... Wie alt waren eure Kinder damals? Ach, ich glaube, Bettina war 9 und Anatol 11 Jahre alt. Weißt du, was Diego getan hat? Er hat bei diesem Streit ein Messer gegen mich gerichtet. Er wollte mich töten, Jos. Diego hat mir erzählt, du hättest das Messer. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Aber so war er immer. Er hat unentwegt alles verdreht. Du musst mir glauben, Jos. Diego hat mich überall schlecht gemacht. Lügen hat er verbreitet. Dabei hat er mit der halben Stadt geschlafen. Frau nach Frau. Demütigung nach Demütigung. Er hat damit gedroht und er hat es getan. Jos, ich hab's in den Augen der Leute gesehen. Wenn ich in ein Kaufhaus ging, sah mich die Verkäuferinnen spöttisch an. Die Kellnerin in den Lokalen. Die Sekretärin in der Bank, alle, Jos, alle sahen mich an, spöttisch und triumphierend. Mit jeder hatte er geschlafen. Ich traute mich bald nicht mehr aus dem Haus. Esther, dir ist doch klar, dass du dir das alles eingebildet hast. Nein! Natürlich. Aber nur teilweise. Vieles stimmte. Damals dachte ich, ich würde verrückt vor verletztem Stolz und Schmerz. Ich muss die Ego doch sehr geliebt haben. Ich wäre da nicht so sicher. Aber wie hast du diese Zeit überstanden? Wie hast du es ausgehalten? Ich weiß es heute auch nicht. Vielleicht... Vielleicht? Ach, Jos, man sieht förmlich, wie deine Spürnase feucht wird. Wieso? Du willst doch deine Geschichte. Ich glaube, ich kann Gedanken lesen. Aber Esther, ich habe nicht im Geringsten... Doch, Jos! Wacht nicht dein alter Verdacht auf? Rattern nicht deine Kombinationsschachteln? Ordnest du nicht die Fakten? Macht dein Gehirn nicht schon wieder vertraute Puzzlespiele? Oh, Esther, ich muss gestehen... Rede nicht. Habe ich getroffen. Nicht schlecht, Esther. Reflexe wie bei einem alten Boxer. Aber in deinem Fall war es reines Schattenboxen, um bei dem Vergleich zu bleiben. Du meinst Boxen ohne Gegner? Ja. War ich kein Gegner? Aber Esther, du hast doch selbst gesagt, dass ich, wie sagtest du der Presse damals, einen ungeheuerlichen, zerstörerischen Irrtum verfallen wäre. Musste ich das nicht. Wie soll ich das verstehen? Ach, Jos. Lass uns hineingehen, es wird langsam kühl. Mir nicht. Du bist immer noch der leidenschaftliche Egozentriker, wie eh und je. Entschuldige. Ja, gut, gehen wir hinein. Aber bin ich wirklich so schlimm, Esther? Bin ich nicht auch ein ganz klein wenig liebenswert? Liebenswert? Charmant, ja, aber liebenswert? Das ist doch die Höhe. Jetzt will dieses alte Kind auch noch gelobt werden. Charmant bist du jedenfalls heute Abend nicht. Ich dachte, du bist alt genug, um eine ehrliche Antwort zu vertragen. Dazu wirst du nie alt genug sein. War ich der Meinung, du hättest deine Zunge lange nicht geschliffen. Dabei ist sie unverändert spitz. Ja, hier in der Halle ist es schön. Ah, du hast umgestellt. Ja. Setzen wir uns dort in den Erker. Von dort kannst du den See noch besser sehen. Ach so, ich hatte ganz vergessen, du hast ja keine Zeit. Doch, ein wenig Zeit bleibt uns noch. Ja, ein wenig Zeit bleibt uns noch. Bitte? Ich meine, wenn niemand auf dich wartet. Es wartet doch niemand auf dich. Doch, meine Haushälterin mit dem Essen. Ach ja, aber sie weiß, wo du bist. Nein, sie ist Kummer gewohnt. Du kannst sie ja anrufen, damit sie das Essen warm hält. Ja, das sollte ich tun. Sag mal, ist es wirklich wahr, dass es dir plötzlich unterwegs einfiel, mich zu besuchen? Ja, warum? Es wundert mich einfach nach so vielen Jahren. Nur weil ich mich verfahren habe. Dann sah ich das Schild, Gerling, 6 Kilometer. Und die Vergangenheit tauchte auf. Die Jalousie wurde hochgezogen, das Zimmer war hell. Versuch nicht poetisch zu sein, Jost, das konntest du nie. Du hättest auch eher kommen können. Sicher, aber ich sage ja, ich muss unter einer Art Verdrängung gelitten haben. Schuldgefühle, weil ich dich zu Unrecht verdächtigt hatte. Allerdings, wenn du sagst... Was habe ich gesagt? Ich habe nichts gesagt, Jos. Nein, nicht direkt. Na also. Esther, du hast gesagt, ich soll ehrlich sein. Ja. Ja, ich bin neugierig. Ja, ich habe immer noch einen Verdacht. Sag mir, hast du Diego getötet? Sieh mich nicht so an, der Fall ist verjährt. Du hast nichts zu befürchten, am wenigsten von mir. Es ist wirklich nur meine ewige Neugier. Natürlich habe ich nichts zu befürchten. Aber du könntest dich rehabilitieren. Es war doch damals eine vernichtende Niederlage für dich, nicht wahr? Ja. Warst du es? Hat man einen Toten gefunden? Nein. Aber... Ist viel Geld von Diegos Konto verschwunden? Ja, und die Schecks trugen deine Unterschrift, Esther. Sicher. Aber war das Geld bei mir? Nein, du hast damals ausgesagt, du hättest es für Diego getan. Angeblich wollte er irgendeine Transaktion starten. Und ich sagte auch, dass er wahrscheinlich in Südamerika oder sonst wo das Geld verprasst. Erinnerst du dich? Ja, das sagtest du. Aber es passte nicht zu Diego. Er hatte hier viel zu viel Erfolg. Den brauchte er wie sein täglich Brot. Siehst du, außerdem hätte man irgendwann von ihm gehört. Warum? Wenn es ihm gut ging? Ging? Du bist so gelassen. Obwohl ich dich schon wieder verdächtige. Ja, ich werde den Verdacht nicht los. Esther, warst du es? Ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Ja. Du schwitzt ja schon vor Aufregung. Ich mache uns einen Tee. Esther, du spannst mich auf die Folter, das kannst du immer noch. Den Tee mit Milch, nicht wahr? Wie früher. Esther, ist etwas an meinem Verdacht? Vielleicht. Ich mache den Tee. Rufe deine Haushälterin an, dass du heute nicht zum Essen kommst. Heißt das, Esther, heißt das? Jetzt bist du über 70 und strampelst vor Neugier wie ein 14-Jähriger. Bis gleich. Neben dir ist das Telefon. Verdammt. Also doch. Mein Gott, also doch. Wo ist das Telefon? Ach so, ja, da. Da meldet sich niemand. Na, sie muss doch da sein. Das Telefon ist tot. Es kommt kein Zeichen. Esther, es kommt kein Zeichen. Es kommt kein Zeichen. Das Telefon ist tot. Wieso tot? Ja, weil kein Zeichen kommt. Ach so. Komisch. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch aber vorhin telefoniert. Ja, sicher. Hast du ein zweites Telefon oder hast du irgendetwas umgestellt? Nein, ich verstehe das auch nicht. Willst du Candice? Das ist mir egal. So, schon fertig. Vielleicht ist es ein Wackelkontakt. Wackelkontakt, wie es? Ja, das ist möglich, aber wo? Esther, du musst das reparieren lassen. Du bist allein im Haus. Und was da alles passieren kann, weißt du, ein Telefon, das ist einfach lebensnotwendig. Mach dir um mich keine Sorgen. Aber du hast recht. Manchmal ist es lebensnotwendig. Ja, wirklich. Ich werde morgen sofort den Klempner bestellen. Na, nicht den Klempner, den Störungsdienst. Ich kann das für dich tun, von zu Hause. Von zu Hause? Ah ja, das wäre lieb von dir, Jos. Ich gieße dir den Tee ein. Hast du keinen Hunger? Ich habe nicht viel im Haus. Nein, danke. Ich muss ja doch zu Hause essen. Und wenn ich keinen Hunger habe, dann hängt der Haussegen schief. Margarete, das ist mein Hausdrachen, der führt ein strenges Regiment. Das tut dir gut, sonst schlägst du über die Stränge. Also, schieß los. Ich bin nicht nein, sicher. Nein, Esther, das kannst du nicht mit mir machen. Das halten meine Nerven nicht aus. Ich soll dir also erzählen, dass ich Diego ermordet habe. Ja, hast du. Ich tue dir schon einmal Candice in den Tee. Bitte, Esther. Du trinkst doch Tee mit Milch, wie Diego. Ja, wie Diego. Esther. Weißt du, Jos, ich glaube, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, mit jemandem zu sprechen. Mit jemandem, dem ich vertrauen kann. Das kann ich doch, Jos, nicht wahr? Aber Esther, das weißt du doch. Ist doch überhaupt keine Frage. Wenn du überzeugend sein willst, klingen deine Töne immer noch falsch. Aber du kannst wohl nicht anders. Mach nicht so ein unbehagliches Gesicht, Jos. Entspann dich. Soll ich etwas dazu sagen? Nein, das musst du ganz und gar nicht. Das Ganze ist so oft vor mir abgelaufen, wie ein Film. Immer wenn ich auf der Terrasse saß oder im Bett lag und nicht schlafen konnte. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Hast du dich dabei gefragt, ob du recht getan hast? Ich meine, hattest du Schuldgefühle? Nein, Jungs, Schuldgefühle? Nein. Ich habe höchstens die schwachen Punkte durchgedacht. Aber ich konnte nicht ertragen, so beiseite gestellt zu werden. Anna Merkulitsch war längst an der Sibylle gewichen. Er lebte bei ihr. Ich erzähle etwas sprunghaft, nicht wahr? Nein, noch habe ich den Faden. Ich will versuchen, in die richtige Reihenfolge zu kommen. Also, es war Nacht und es gewitterte gewaltig. Graust es dich schon. Ich hatte Geräusche im Haus gehört, eine Schere genommen und schlich nun auf den vermeintlichen Einbrecher zu. Kaum hatte ich die Treppe hinter mich gebracht, da drehte er sich um und beim Aufleuchten eines Blitzes sah ich, dass es Diego war. Du hast ihn erstochen? Aber Jungs, du bist von der Boulevardpresse verformt. Ich habe Licht gemacht und ihn beschimpft. Er war dabei, ein paar persönliche Sachen abzuholen, die ganz allein ihm gehörten. Zuletzt sagte er, dass er die Scheidung einreichen würde, ob ich wollte oder nicht. Du hast dich, wenn ich mich recht erinnere, einige Zeit geweigert, dich scheiden zu lassen. Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Ich wollte Diego ärgern. Ich wollte, dass er wenigstens auf diese Weise noch von mir abhängig war. Er sollte eben auf dem Papier mein Besitz bleiben. Meine Motive waren mir damals natürlich nicht klar, aber so war es. Bin ich nicht schrecklich, Jos? Ja, Esther, das bist du. Gib mir einen Kuss, Jos. Du bist so schön ehrlich. Esther. Nur auf die Wange. Ich möchte deine Zuneigung spüren. Danke. Dein Geruch ist der gleiche geblieben. Dünn sind sie geworden, deine Haare. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Scheidung. Ich wollte das nicht. Ich versuchte in dieser Nacht Diego zu verführen. Das ging natürlich nicht. Im Gegenteil, angewidert sei er. Hörst du, Jos? So ekelerregend war ich für ihn. Etwas wurde in mir ausgelöst. Es wurde kalt in mir. Kein Gefühl mehr da, auch kein Hass. Ich war nur Verstand. Also reagierte ich nicht auf diese ungeheure Erniedrigung. Nein, ich wurde sehr charmant, sehr vernünftig. Ließ durchblicken, dass die Scheidung durchaus möglich sei. Ich muss umwerfend gewesen sein, denn ich konnte Diego zu einem Abschiedstrunk überreden. Und du tatest es? Ja. Ich hatte eine gute Sangria für mich gemacht. Weißt du noch, das Restaurant bei Alicante? Wir waren so blau und du warst so drollig. Ich glaube, ich habe nie wieder so gelacht. Ich habe damals dem Wirt das Rezept abgeschmeichelt, auf alle Fälle. Diego schmeckte es auch. Und mein Mittel wirkte rasch. Er wurde immer müde, fühlte sich aber sehr wohl. Du kannst es mir glauben, er ist heiter und entspannt eingeschlafen. Und ich sah ihm zu. Als er seine Beine schon nicht mehr bewegen konnte, meinte er, er müsse nach Hause. Da habe ich ihn in die Arme genommen und ihm gesagt, dass er zu Hause sei. Er hat seinen Kopf an meine Brust gelegt und ist wie ein zufriedener Säugling eingeschlafen. Ich habe geweint. Du hast geweint? Ja, Jos. Aber nicht lange. Von allen Seiten kamen die Erinnerungen mit Wucht und halfen mir. Da habe ich es zu Ende gebracht. Tja, jetzt sitzt du da und hast deinen Tee noch nicht einmal angerührt. Du schweigst. Du hältst zu ihm, Jos. Du verurteilst mich. Nein, nein. Nein, nein, Esther, ich bin nur etwas durcheinander. Auf einmal die Wahrheit so greifbar vor mir zu haben. Weißt du, bitte sei mir nicht böse, aber irgendwie kann ich Diego auch verstehen. Du hältst zu ihm, ich hab's nein, gewusst. Nein, nein, Esther, ich will dir nur erklären. Noch, Jos, ihr seid euch so ähnlich. Es ist mir schon lange klar. Ich möchte es heute so sagen. Man liebt ein Bild von einem Menschen und versucht immer wieder, jemanden zu finden, der diesem Bild gleicht. Dich hatte ich verloren, also habe ich Diego genommen. Ja, vielleicht. Aber es beinhaltet auch, du hast ein Bild geliebt, nie den Menschen. Das klingt hart, und aber... Du? Was oder wen hast du geliebt? Ausgenommen dich und deine Arbeit. Was hast du jemals für andere getan? Ohne Selbstzweck, meine ich. Wir wollen nicht zanken, Esther, bitte. Ich glaube, du hast recht. Ich habe öfter eine eindrucksvolle Positur eingenommen, als wirklich etwas getan oder gegeben. Aber in meiner Arbeit war ich gut. Gut und skrupellos. Schreibst du heute noch? Gelegentlich, ja. Ah. Noch etwas Tee? Ja, bitte. Sag mal, und wie kam Diegos Auto vor den Bahnhof? Ich habe es hingefahren. Diego hat es vor dem Tor stehen lassen, wohl um mich nicht zu wecken. Er sagt halt bei der Milch. Halt. Ich habe Diegos Sachen angezogen, seine Mütze aufgesetzt. Du weißt doch, er hatte so eine eigentümliche Art, sich schräg in die Stirne zu ziehen. Ich glaube, ich habe ihn gut kopiert. Wie bist du an das Gift gekommen? Gift? Na ja. Oder was es sonst war. Ach so. Ja, weißt du, Jos, es war eine schlimme Zeit. Ich war manchmal nahe dran, durchzudrehen. Noch etwas Milch. Ich wandelte auf einem Grat. Also nahm ich Schlaf- und Beruhigungsmittel. Tagsüber nahm ich Aufputschmittel, um voll da zu sein. Ich wollte blendend sein, bezaubernd. Aber natürlich benötigte ich immer stärkere Drogen. Als fast nichts mehr half, gab mir mein Arzt ein starkes Sedativum, dessen negative Wirkung bei falscher Dosis er mir genau beschrieb. Seine Beschreibung entsprach der Wahrheit. Der Mann muss ja verrückt gewesen sein. Du hättest es auch gegen dich verwenden können. Ja, er war verrückt, Jost. Verrückt nach mir. Ich hätte alles von ihm haben das können. Das mag sein. War Diego tot von dem, was du ihm in die Sangria tatest? Nein, es war zuerst nur ein tiefer Betäubungsschlaf. Sieh mich nicht so an, Jost. Ich wollte ihn töten. Ich wollte ihn nicht verlieren. Du wolltest ihn nicht verlieren? Nein! Ist er? Was hast du gemacht? Hast du ihn im Schlaf begraben? Bin ich wahnsinnig. Jeder Zufall hätte mich verraten können. Bei jedem Verdacht hätten sie meinen Garten durchwühlt. Es war ja auch so, dank Sibylle. Nein, Jos. Du weißt, ich kenne den See sehr gut. Ich bin immer viel geschwommen und getaucht. Noch in derselben Nacht habe ich Diego an Bord unseres Bootes gebracht. Es war gar nicht so schwer. Mein Gott, es ist, als ob es gestern gewesen wäre. Deine Augen blitzen, Esther. Du siehst aus wie damals, wie eine 20-Jährige. Man sagt, Liebe macht schön, aber Hass, du siehst, den Beweis hält jung. Und auch, wenn du etwas gegen den Ausdruck hast, er konserviert. Du bist vergnügt, Esther. Du glühst geradezu. Hat es dir Vergnügen bereitet, damals? Ja, Jos, ja. Und es bereitet mir immer noch Vergnügen. Ich habe zu sehr gelitten, ein unsinniges Leben gelebt. Aber diese Tat gibt ihm einen Sinn. Esther, was hast du mit Diego gemacht in dieser Nacht? Ihn versenkt? Ja, Jos, einfach versenkt. An einer guten, tiefen Stelle versenkt. Wir hatten zwei starke Blechkisten an Bord für Proviant, Kleider und dergleichen. Diego passte hinein. Sogar ein paar Steine als Ballast hatten Platz. Es war so einfach. So einfach war das. Ja, und was habt ihr euch die Hirne verrenkt, Sibylle und du? Und nichts konntet ihr beweisen. Du musstest sogar die Verdächtigungen zurücknehmen. Und doch, sie tauchten in deinen Artikeln wieder auf. Unverfänglich und geschickt getarnt. Das bildest du dir ein, Esther, aber trotzdem, ich bitte dich um Verzeihung. So kenne ich dich gar nicht, Jos. Ach, weißt du, ich fühle mich so entspannt, so ausgesöhnt. Seltsamerweise, seit ich die Wahrheit weiß. Es ist schön. Es ist schön, bei dir zu sitzen und mit dir zu plaudern. Nicht wahr, Jos? Das hättest du schon eher haben können. Hat es dich nie gestört, dass Diego so nahe ist? Im Gegenteil, das wollte ich doch. Vielleicht ist es pervers, aber seitdem Diego dort unten liegt, liebe ich das Haus und den See. Du siehst, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Manchmal tauche ich nach Diego. Aber die Stelle ist so tief, da merke ich doch mein Alter. Dafür besucht mich Diego. Er tut so, als sei nichts gewesen. Er besucht dich? Ja. So sehen meine Träume aus. Ich träume viel. Wie oft habe ich geträumt, dass du mich besuchst? Wirklich? Esther. Ja, Jos. Und jetzt bist du gekommen. Wir sind alle zusammen. Ich muss nach Hause. Das Essen wartet. Fühl dich bei mir zu Hause. Du bist so schön entspannt. Deine Glieder sind so schwer. Du bist ja viel zu faul, um aufzustehen. Viel zu faul, nicht wahr, mein bezaubernder Liebling? Ja, Esther. Ich muss gehen. Lass mich telefonieren. Nein, mein Lieber. Morgen würde Diegos Tod in allen Zeitungen stehen. Die Telefonleitung habe ich unterbrochen. Du bleibst hier. Esther, Ich kann mich kaum bewegen. Das brauchst du auch nicht. Du hast mir dasselbe Zeug wie Diego. Esther, du bist verrückt. Offensichtlich. Nein, Jos. Ich war noch nie so wach und hellsichtig wie in diesem Augenblick. Du hättest mich nicht verlassen dürfen. Wenn ich wirklich wahnsinnig sein sollte, dann hast du mich dazu gemacht. Du hast mich zu Diego geschickt. Du hast meine Tochter getötet. Das Liebste, was ich hatte. Bettina hatte einen Autounfall, Esther. Nein, Jos, Selbstmord. Deine Artikel über Diegos Tod und mich haben sie zum Selbstmord getrieben. Nein, Esther, nein. Das bildest du dir ein. Wenn man es richtig betrachtet, bist du sogar schuld an Diegos Tod. Er wollte sein wie du. Ich habe auf dich gewartet, Jos. Wie die Spinne im Netz. Du hast es gesagt. Jos, wieso kannst du aufstehen? Zweimal derselbe Mord, Esther. Das kann nicht gut gehen, wie du siehst. Dafür habe ich deinen Teppich neben meinem Sessel ruiniert mit Tee oder was in der Milch? Die Milch. Ich wollte wissen, wie weit du es treibst, Esther. Du bist erschreckend. Ich gehe jetzt. Für so kleine Mordversuche am Abend bin ich einfach zu alt. Es gibt mir nichts. Keine Angst. Ich werde niemandem etwas sagen. Jos. Züchte nein. Blumen, Esther. Eine neue Spezies, eine neue Rasse, die mit dir spricht und die du vergiften kannst. Jos, du kannst nicht gehen. Jos, sag es der Polizei. Zeig mich an. Ich will hier heraus. Dieses Haus ist ein Gefängnis. Schlimmes ist ein Albtraum, ein wahnsinniger Albtraum mit seinen Stimmen. Leben, Esther. Und hier wirst du niemanden mehr wehtun. Außer dir selbst. Gut. Nein! Zu spät, Jos. Ich hab die Milch ausgetrunken. Der Bodensatz schmeckt bitter. Ich hatte wohl nicht richtig umgerührt. Jos? Ja? Bring mich in ein Krankenhaus, Jos. Jos! Es ist gut so, Esther. Du bist eine lebende Zeitbombe. Ich glaube, du könntest gegen jedermann losgehen. Was willst du damit sagen, Jos? Was soll das jetzt? Jos, sag doch was. Bitte, bring mich fort von hier. Ich spüre es schon. Ich spüre es. Setz dich in deinen Sessel. So. Jos, lass mich. Nein, nein, sei ruhig, sei ganz ruhig. Ich will nicht ruhig sein. Komm. Nein. Komm, sei ganz entspannt. Oh, dieser kranken Schwester. Entspann dich. Ich bin ja bei dir. Was machst du, Jos? Wenn man mir nicht sofort den Magen auspumpt, wird es gefährlich. Wirklich. Bring mich fort von hier. Bitte. Du hast vergessen, dass Diego mein Bruder war. Ah, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Das haben wir fein gemacht. Oh, Jos. Mein Lieber. Grüße, Jos. Der überraschende Tod von Esther Kerder trifft uns in seiner heftigen Herbheit umso mehr, als wir, die wir als Trauernde trauern. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.